SWR 2 Hörspiel. Königliche Hoheit. Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Dritter Teil. Ein junger Mann. Oh nein, er braucht deswegen durchaus kein Don Juan zu sein. Also, ein junger Mann lernt ja schließlich im Laufe der Jahre eine Reihe liebenswerter junger Mädchen kennen. Wie viel? Nun, sagen wir, ein Dutzend. Und schließlich verliebt er sich, blind und toll, in, sagen wir, Nummer 7. Ebenso ergeht es aber auch jedem jungen Mädchen. Auch sie lernt, wohl oder übel, ein Dutzend junger Männer kennen. Und nun verliebt sie sich, sagen wir, ebenfalls in Nummer 7. In Nummer 7 ihrer Kollektion. Gut. Wer aber gibt die Garantie, dass sie seine Nummer 7 und er ihre Nummer 7 sei? Dass sich also die, ja, die Richtigen finden, dass Liebe auf Gegenliebe stößt. Ja. Eine vertrackte Wahrscheinlichkeitsrechnung, nicht wahr? Was meinen Sie dazu, Prinz Klaus Heinrich? Wahrscheinlichkeitsrechnung? Das ist nicht mein Fach. Das gehört ins Gebiet der höheren Mathematik. Das ist immers Spezialwissen. Aber ich weiß auch ohne Rechenkünste, dass sie meine Nummer 7 ist. Allerdings Nummer 1 bis 6 hat's nie gegeben. Und welche Nummer ich bei ihr bin, und ob ich überhaupt eine Nummer bin, ich weiß es nicht. Mein Sinn ist trüb, mein Herz ist schwer. Das ist ein altes Lied, Prinz. Lassen wir vorläufig das schwere Herz beiseite. Vielleicht muss es so sein, dass man nicht weiß, ob man wieder geliebt wird. Begnügen wir uns mit dem trüben Sinn. Ich bin wirklich ein trübsinniger Geselle. Aber Prinz, ein Mann wie Sie, ein Fürst, wandelnd im ewigen Licht. Adelig, untadelig. Oh ja, ich kenne den Reim von Jugend auf. Adelig bin ich von Haus aus. Und untadelig? Habe ich je Gelegenheit gehabt, anders zu sein? Hat man mich jemals etwas tun lassen? Unbedeutend bin ich, das ist das rechte Wort. Wie soll man jemanden lieb haben, der so unbedeutend, so unwissend ist? Wer setzte Ihnen diese Grillen in den Kopf, Prinz? Es sind keine Grillen. Es ist Selbsterkenntnis. Wer, Prinz? Wer öffnete Ihnen die Augen? Herr Staatsminister von Knobelsdorf. Es ist dies eine Stunde des Vertrauens, Königliche Hoheit. Ich bitte ehrbietigst, sie nutzen zu dürfen. Wer sonst als Sie, Herr Staatsminister? Nicht nur in Ihrer Eigenschaft als erster Beamter des Staates, nein, auch in der fast, möchte ich sagen, väterlichen Rolle, die Sie von frühester Kindheit an in meinem Leben gespielt haben. Nur sehr im Hintergrunde, Hoheit, gewiss. Ich lenkte und leitete ein wenig Ihr äußerliches Schicksal, wie es mein Amt und meine Pflicht. Zu mehr war ich nicht befugt. Ihre innere Entwicklung konnte ich, Gottlob, Ihrem guten Stern überlassen. Und dies mit Glück, wie mir scheint. Sind Sie dessen ganz gewiss, Herr von Knobelsdorf? Meines Glücks, meine ich. Ich bekenne, dass ich über eurer königlichen Hoheit tun und lassen unterrichtet bin. Wäre ich Gesandter an einem fremden Hofe, müsste ich's auch sein. Soll ich es hier nicht sein dürfen? Ich wüsste nichts, was zu verbergen wäre oder was gar der öffentlichen Billigung oder Missbilligung unterstünde. Ein wahres Wort, Hoheit. Natürlich ist im Falle eines Zweifels die Billigung immer der Missbilligung vorzuziehen. Ich darf behaupten, dass nicht nur die Hofgesellschaft, sondern unser ganzes Volk der Entwicklung der Dinge mit atemloser Spannung folgt. Sie sind sehr freundlich, Exzellenz. Wie aber, wenn ich Ihnen sagte, dass ich selbst der Entwicklung der Dinge, wie Sie es nennen, fern, um nicht zu sagen, zweifelnd gegenüberstehe. Ich vergesse nicht, dass Königliche Hoheit durch ihre erhabene Mission der rauen Wirklichkeit notwendigerweise fern gegenüberstehen. Gerade deswegen ist es meine unabdingliche Pflicht, als erster Diener des Staates und als treuster Diener eurer Hoheit wenigstens, ein gewisses Gebiet dieser rauen Wirklichkeit zur Sprache zu bringen. Sprechen Sie von... Hoheit zögern mit Recht, die Dinge beim rechten Namen zu nennen. Überlassen Sie den traurigen Mut dazu besser mir. Trauriger Mut? Wovon sprechen Sie, Herr Staatsminister? Ich spreche von der katastrophal misslichen Finanzlage des Landes. Erwarteten Hoheit ein anderes Gesprächsthema? Nein, natürlich nicht. Bitte sprechen Sie, Exzellenz. Ungeteilte Aufmerksamkeit ist erforderlich. Unser Land ist von einem treusinnigen, gesunden, aber rückständigen Menschenschlage bewohnt. Handel und Industrie sind wenig entwickelt und wo sie vorhanden sind, arbeiten sie mit veralteten Methoden. Die Staatseinnahmen sind mangelhaft, die Eisenbahnen rentieren schlecht, die natürlichen Bodenschätze, Kohle, Erzlager, Forst, Jagd und Trift sind teils unausgenutzt, teils erschöpft. Die Geldwirtschaft liegt im Argen, das Kreditwesen ist untüchtig und unsicher, die gesamte Finanzgebarung ist nur als verwahrlos zu bezeichnen. Welch harte Worte, Exzellenz. Ist das alles nicht vielleicht zu schwarz gesehen? Nicht schwärzer als schwarz auf weiß sein kann. Haben Hoheit zufällig das Jahrbuch des Statistischen Büros zu Gesicht bekommen? Statistisch. Das ist eine Rechnungsablage, wie sie jede Handelsfirma macht, mit einer Gewinn- und Verlustrechnung. Zum Schluss kommt da eine Zahl heraus, die scheinbar auf der falschen Seite steht. Es müsste nämlich eigentlich Verlust- und Gewinnrechnung heißen. Diese Zahl ist das sogenannte Defizit. Auf Deutsch die Schulden. Die ungedeckten Schulden. Wie hoch? 600 Millionen. Wie bitte? 600 Millionen. Höre ich recht? 600 Millionen? 600 Millionen. Das ist pro Kopf der Bevölkerung, Mann, Weib und Kind, vom Säugling bis zum Mummelgreis, runde 600 uneinbringliche Schulden. Das ist der Bankrott, Exzellenz. Der Staatsbankrott. Dieses bequeme Aushilfsmittel zur Abstoßung unerträglicher Schuldenlast, der sogenannte Bankrott, ist leider nur der Privatindustrie zugänglich. Ein Staat, und vor allem ein Staat, der im wirtschaftlich-politischen Gefüge mit anderen Staaten steht, hat nicht die angenehme Möglichkeit einer solchen Finanzbereinigung. Exzellenz von Knobelsdorf, Herr Staatsminister, sagen Sie mir, dem Fürsten, was kann ein solcher bis über die Ohren verschuldeter Staat tun? Aber sagen Sie es mir bitte in allgemeinverständlichen Worten. Königliche Hoheit sollen bedient sein. Allgemeinverständlich bzw. volkstümlich ausgedrückt würde ich sagen, man wurstelt weiter. Weiter wursteln? Aber das ist doch ein Scherzwort. Leider nicht. Es ist eine allgemein verbreitete und beliebte Form souveräner Finanzgebarung. Doch es gibt Staaten, die seit Jahrzehnten damit operieren, ohne dass es deswegen den Souveränen wesentlich schlechter ginge. Sie sprechen zu Ihrem Souverän, Exzellenz. Ja, nur deswegen spreche ich überhaupt. Schweigen wäre billiger. Und am billigsten wäre Bitte um Entlassung. In was besteht dies? Wie Sie es nannten, dieses Weiterwursteln? Ach, das ist natürlich ganz einfach. Der durchschnittliche Steuersatz beträgt zurzeit 13,5%. Man könnte ihn auf 15 erhöhen. Die bisherige Konsumsteuer, die man im Ausland als ehrwürdigen Rest mittelalterlicher Gebräuche bewundert, insbesondere unsere Fleischsteuer, könnte man verdoppeln. Und die heimische Industrie, die könnte man noch lange schröpfen, bevor sie abwandert. Auch eine Steigerung unseres Exports an landwirtschaftlichen Produkten durch Exportprämien, die man allerdings wieder dem Steuerertrag entnehmen müsste, könnte man erzielen. Natürlich auf Kosten der allgemeinen Ernährungslage. Also wie Sie sehen, Hoheit, es gibt schon noch Mittel und Wege. Ist unser Finanzminister Graf von Trümmerhauf so untüchtig? Aber ich bitte Sie, Hoheit, Graf von Trümmerhauf? Ein Mann, dessen Ahnenreihe fast so alt ist wie die Ihre. Übrigens hat Finanzminister Graf von Trümmerhauff einen Nervenzusammenbruch erlitten, ohne dass sich dadurch die Finanzlage wesentlich gebessert hätte. Aber das sind doch Dinge, die man erlernen kann, Exzellenz. Ich erinnere mich, als ich auf der Universität war, gab es da nicht so ein Studienfach wie Nationalökonomie und Finanzwissenschaft oder so ähnlich? Richtig, richtig. Auch ich habe davon gehört. Soll da tüchtige junge Leute helle Köpfe geben, die das studieren und nachher sogar ein Examen darüber ablegen müssen? Es sind natürlich alles Bürgerliche. Ja, und wenn schon? Was macht er dann? Ja, ja. Und wenn schon. Allerdings werden diese jungen hellen Köpfe, gerade wenn sie besonders fähig sind, gern von der Privatindustrie, vor allem der Auswärtigen, aufgesogen. Man müsste sie halten. Ja, womit? Mit Waffengewalt? Oder gedenken königliche Hoheit, diese jungen Leute in aller Eile zu adeln, zum Neuadel zu machen, in unvermeidlichen Differenzen mit sämtlichen altadeligen Trümmerhaufs? Am schönsten wäre es natürlich, wenn jemand, der von Haus aus über allen Trümmerhaufs stünde, sich ein wenig mit solchen Problemen beschäftigte. Nicht etwa so, dass er nun selbst all diese Funktionen übernehme, sondern dass er ein kundiges und wachsames Auge darauf richtete. Neulich sagte mir jemand so ganz formlos und nebenbei, das Auge des Herrn macht das Vieh fett. Ich glaube, Sie könnten sich diese und andere Meinungen des Herrn mit dem fetten Vieh zu Herzen nehmen, Hoheit. Im Übrigen sollte Ihnen nicht unbekannt sein, dass es in der Universitätsstraße, in der sogenannten akademischen Buchhandlung, eine ganze Menge Bücher gibt, die man bestellen kann. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Staatsminister. Ich erwartete dieses Gesprächsthema zwar nicht. Seien Sie gewiss, dass ich Ihnen gegebenenfalls auch bei dem erwarteten Gesprächsthema treu zur Seite stehen werde. Was war das? Ein Gespräch hinter verschlossenen Türen oder vor weit aufgerissenen Türen. Was wollte der alte Fuchs, der Diplomat und Staatsminister Knobelsdorf? Reinen Wein einschenken? Oder Wasser in den Wein gießen? Bediente er sich nach erprobter Diplomatenweise der Worte, um seine Gedanken zu verbergen? Wollte er Klarheit schaffen? Oder Verwirrung anstiften? Verwirrung in einem Herzen, das sowieso nicht mehr aus noch ein weiß. Ich will kein leeres Spiel der Worte mehr. Nicht mehr zu einem Scheindasein verurteilt sein wie ein kostbares Glas, ein geschliffener Kelch in einer staubdichten Vitrine. Ich will leben. Leben wie andere Menschen. Nicht nur ein Prunkstück sein. Ein löblicher Entschluss, Prinz. Und was gedenken königliche Hoheit zu diesem Behufe zu tun? Man sattle mir mein Pferd Florian. Ich will ausreiten. Ich will ins Freie. Das Herz schlägt mir bis zum Hals. Bravo, Prinz. Diesen Ausweg fand schon einmal ein anderer. Vor Ihnen. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Bravo. Der Mann übrigens, der diesen Vers dichtete, ein gewisser Goethe, ritt zu einem geliebten Mädchen. Sie auch, Prinz? Was meinen Sie damit, Herr? Nun, Fräulein Emma Spühlmann reitet um diese Stunde, wenn sie ihr Pensum Mathematik erledigt hat, manchmal spazieren. Ach so. Ja, gewiss doch. Sie sprach davon. Nun, also dann, geschwind zu Pferde. Viel Glück auf den Ritt! Durch Wald und Flur, durch Ried und Gras, durch Busch und Bach. Ich muss sie finden, ich muss sie finden. Ich gebe dir die Sporen, Florian. Sei mir nicht böse, braver brauner Gaul. Wir reiten hier nicht zum Schein, nicht zur Morgenpromenade im Kurpark, Kurgästen und Gaffern zur Schau. Halte die Ohren steif, Florian. Sie reitet eine milchweiße Stute, einen weißen Zelter, wie die Prinzessin im Märchen. Spring, braver brauner Florian, such mir die Prinzessin im Märchen. Zwischen Weizen und Korn, zwischen Hecken und Dorn, zwischen Bäumen und Gras. Wo geht's, Liebchen? Sag mir das. Da sehe ich etwas. Ist sie das? Ich gebe dir die Spuren. Guter, brauner Florian. Welch ungebührliche Eile, königliche Hoheit. Sie reiten ihr Pferd zu Schanden. Wo brennt's, Prinz? In mir immer. Wo bleibt da die Ihnen wohlanstehende innere Haltung, Prinz? Ist solche Erregung nicht unstatthaft? Was geschah? Wackelt Ihr Thron oder pachereich zusammen? Es ist noch nicht ganz so weit immer. Allerdings, der Staatsminister wusch mir gehörig den Kopf. Eine Mohrenwäsche. Lernten Sie wenigstens etwas dabei? Ja, immer, ich glaube, ich sollte etwas lernen. Etwas lernen? Nicht möglich, Prinz. Werden Sie doch Ihrem innersten Wesen nicht untreu? Warum nehmen Sie mich nicht ernst immer? Warum kann ich nicht wenigstens zu Ihnen so sprechen, wie es mir ums Herz ist? Wo denn soll ich mich von dieser Scheinwelt, von diesem Scheindasein erholen, wenn nicht bei Ihnen? Sie irren sich, Prinz. Ich bin nicht dazu da, dass Sie sich bei mir von Ihrem prinzlichen Dasein erholen. Stoßen Sie mich doch nicht so zurück, wenn ich mich an Sie wende immer. Tat ich das? Oh, es tut mir leid. Nun, womit kann ich Ihnen dienen? Ach, Sie wissen es wohl. Warum haben Sie kein Vertrauen zu mir? Warum nehmen Sie nicht ernst, was ich sage? Nein, Prinz, das ist in der Tat zu viel verlangt. Haben Sie mir nicht von Ihrem Leben erzählt? Sie sind zum Schein zur Schule gegangen. Sie sind zum Schein auf der Universität gewesen. Sie haben zum Schein als Soldat gedient und tragen zum Schein immer noch die Uniform. Sie erteilen zum Schein Audienzen und regieren zum Schein. Und nun soll ich Ihnen plötzlich glauben, dass es Ihnen mit irgendetwas ernst ist? Und wenn ich Ihnen den Beweis erbrächte, dass es mir ernst ist? Erbringen Sie den Beweis, Prinz. Ja. Aber lassen Sie mich dabei aus dem Spiel. Ich möchte nicht gleichzeitig Subjekt und Objekt Ihres Beweisbedürfnisses sein. Ja, Prinz, wir hätten einander niemals kennenlernen sollen. Das wäre das Beste gewesen. Dann würden Sie nach wie vor ruhig Ihrem hohen Berufe des Scheins nachgehen. Und auch ich hätte meinen Frieden. Und keines quälte den anderen. Haben Sie Ihren Frieden verloren immer? Und quäle ich Sie? Als ich noch nicht die Ehre hatte, eurer königlichen Hoheit Wohlwollen zu genießen, war mir wohler zumute. Und nun beenden wir dieses Gespräch. Meine Stute wird unruhig. Sollte dies die Nähe ihres braven Braunen bewirken? Wie wär's mit einem Galopp nach Haus, in unsere dürftige Hütte? Väterchen scheint sie gern zu haben, merkwürdigerweise. Ich folge Ihnen immer. Wenn Sie mich einholen können, gut. Sie reiten wie der Teufel immer. Sie sind mir dicht auf den Fersen, Prinz. Mir klopft das Herz bis zum Hals. Was macht der rasche Ritt? Was sonst, Prinz? Sie lassen Ihre Verehrer rennen immer. Soll ich Sie laufen lassen, Prinz? Geschlagen, Prinz. Eine halbe Pferdelänge geschlagen. Hallo, Väterchen. Sieg oder Platz? Auf was hast du gesetzt? Alte Welt oder neue Welt? Willkommen, Prinz. Lassen Sie sich nicht verdrießen. Zu mir ist sie auch nicht anders. Außerdem hat sie das bessere Pferd. Wo haben Sie diesen ehrwürdigen Gaul her, Prinz? Einheimische Zucht, Herr Spielmann. Trakehner. Das beste Pferd aus dem Stall. So, ne? Hätte mal eine Blutauffrischung nötig, wie so manches hier. Müssten Sie sich mal drum kümmern, wenn Sie schon Chef der Firma sind. Aber Väterchen, er ist doch nicht Chef. Er ist doch Prinz. Ah, was? Kommt doch auf dasselbe heraus. Tee gefällig? In der Tat, Herr Spielmann. Ich bin ziemlich erhitzt. Erhitzt? Nehmen Sie sich in Acht, junger Mann. Man kommt zu einer Erkältung, man weiß nicht wie. Müssen einen feuchten Wickelumschlag machen. Haben Sie ein Stückchen guter Percher bei sich? Aber Väterchen, dem Prinzen fehlt doch gar nichts. Er hat nur ein wenig Herzklopfen. So, na. Fürs Herzklopfen wirst du gesorgt haben. Man jagt seine Gäste nicht derart über Stock und Stein, nur weil man das bessere Pferd hat. Du bist rücksichtslos immer. Bin ich das wirklich, Väterchen? Wann warst du es nicht? Und der Prinz ist erhitzt und wird sich erkälten. Trinkt inzwischen Tee in der Bibliothek. Wo hab ich nur das Gutta-Percha-Papier hingelegt? Der Butler wird's wissen, Väterchen. Ah, was der Butler? Der Butler weiß gar nichts. Unsere sämtlichen Lakaien wissen auch nichts. Es ist immer so. Wird bei ihren Angestellten auch nicht anders sein, Prinz. Muss selbst nach dem Rechten sehen. Ja, wo mag ich's nur hingelegt haben, dieses Stück Gutta-Percha-Papier? Ah, ich werde suchen gehen. Das nennt man Erfolg, Prinz. Wieso immer? Ich verstehe nicht. Achtungserfolg, Prinz. Großer Erfolg. Samuel Lenz Pöhlmann kontrolliert, glaube ich, ein halb Dutzend Kautschukplantagen. Ihr könnt ihr ganzes Fürstentum in guter Percha wickeln. Bei ihnen aber macht er sich selbst auf die Beine und sucht im ganzen Haus nach einem kleinen verknitterten Stückchen, das er wahrscheinlich selber schon benutzt hat. Erfolg, Prinz. Freuen Sie sich? Eine Laune immer, eine liebenswürdige Laune eines alten Herrn, der allerdings Ihr Papa ist. Natürlich freue ich mich. Immerhin... Immerhin? Immerhin würde mich ein Erfolg bei Fräulein Tochter noch mehr freuen. Ihr Tee wird kalt, Prinz. Sie sind herzlos immer. Nein, Klaus Heinrich, ich bin es nicht. Im Gegenteil. Ich bin herzlich. Viel herzlicher, als Sie wissen und als ich mir selbst zugestehen mag. Allerdings bin ich irgendwelchen Bekenntnissen einer schönen Seele wenig zugetan. Das ist Charaktersache, vielleicht ein Charakterfehler. Mag sein, dass das mit meinen Studien zusammenhängt, mit der hohen Mathematik, der Algebra, der Welt der Zahlen. Aber die Zahlen sind nicht herzlos, sie sind nicht kalt. Im Gegenteil, sie können zu einem äthergleichen Rausch werden. Schon die einfachen Probleme, sagen wir... Die Primzahlen, diese seltsamen einmaligen Gebilde, unabhängig und stolz, nur durch sich selber teilbar, nicht liederlich aus anderen zusammengesetzt. Je höher, je seltener, unter dem Schwarm der banalen anderen, unregelmäßig nach unentdeckten Gesetzen und doch durch geheimnisvolle Gesetze untereinander verwandt und verschwägert. Ein Ätherrausch, Prinz, ein Ätherrausch der stolzen Einsamkeiten. Hoch über dem gemeinen Verständnis. Verstehen Sie nun, Prinz, dass mir ein irdisches Liebesgeflüster nicht liegt? Verzeihen Sie, Prinz, diese ungebührliche Ekstase. Kehren wir auf die Erde zurück. Was trieben Sie heute früh? Ich las immer. Fast könnte ich sagen, ich studierte. Bravo, Prinz! Und was? Den Adelskalender oder die Hofnachrichten? Nein. Bücher. Richtige Bücher. Aus der Buchhandlung. Ich habe sie mir selbst besorgen lassen. Romane? Sie lesen sich wie Romane, aber sie heißen Finanzwissenschaft, politische Ökonomie und Grundriss der Staatswirtschaft. Ach. Ja, ich fand, es könnte nicht schaden, wenn selbst ein Prinz etwas davon verstünde. Und so schwer ist das gar nicht. Repräsentieren ist schwerer. Ich habe eins bei mir. Ach, zeigen Sie es her. Hier. Die Emission erfolgt also auf direktem oder indirektem Wege. Ja, das leuchtet mir ein. Gewiss, der Staat wendet sich entweder direkt an die Geldgeber und eröffnet die Subskription. Dies für den Fall, dass der Staat kreditwürdig und nicht bis über die Ohren verschuldet ist. Meinen Sie nicht auch, Prinz? Oder die Anleihe wird durch Negotiation begeben. Und es ist irgendein großes Bankhaus oder ein Konsortium von solchen. Jedenfalls eine effektiv finanzkräftige Macht. Es muss nicht unbedingt ein Institut der öffentlichen Hand sein. Es könnte auch privates Kapital sein. Ja, und dass der Staat seine Schuldscheine oder Obligationen... Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen immer. Nichts im Verhältnis zu dem unentdeckten Gesetz der Dichte der Primzahlen. Lesen wir weiter, Klaus Heinrich. Hier das Kapitel über Finanzplan, Budget und Bilanz. Überschuss und natürlich auch... Defizit. Schwebende Staatsschuld ist zulässig, vorausgesetzt, dass für reguläre Tilgung gesorgt ist. Hier, das Kapitel über die öffentliche Wohlfahrt. Ein Kapitel für Sie immer. Die Erhaltung des Volkskapitals an Gesundheit und sozialer Sicherheit. Aber das ist ja die reinste Poesie. Das ist ja fast so schön wie Arithmetik. Und bei Gott, Klaus Heinrich, Sie studieren das wirklich? Klaus Heinrich, Sie tun etwas ernsthaft? Es ist nicht alles bloß leerer Schein, hoher Schein bei Ihnen? Man kann sich auf Sie verlassen? Man kann Sie ernst nehmen? Immer. Ich bin eigentlich ernst. Und ich meine sehr ernst, was ich Ihnen jetzt sage. Man hat mich noch nie wahrhaft ernst sein lassen. Man hat mich von Jugend auf in die Rolle des hohen leeren Scheins gedrängt. Wie lange noch? Und man wird mir zum Schein auch noch eine Frau geben. Und wie soll ich da Nein sagen dürfen? Wenn die Frau, die ich wirklich, die ich im Ernst gewinnen möchte, nicht Ja sagen will. Ihre prinzliche Unerfahrenheit und Befangenheit in Ehren, Klaus Heinrich. Aber meinen Sie wirklich, dass die Frau, von der Sie sprechen, Sie um Ihr Ja-Wort ersuchen soll? Oder sollte dies nicht vielmehr Ihre Aufgabe sein, königliche Hoheit? Ich hab's! Ich hab's! Selbstdiester Mann, ich hab's gefunden. Was? Was hast du gefunden, Väterchen? Was? Das Stückchen Guttapercha-Papier. In meinem Nachttischfach lag's. Hier, Prinzen, machen Sie sich also damit einen Wickelumschlag für Ihre Erkältung. Aber Herr Spillmann, ich bin ja gar nicht erkältet. Im Gegenteil. Ach, was? Ihr jungen Leute wisst nicht, was ihr wollt. Man kann euch nicht ernst nehmen. Du irrst, Väterchen. Prinz Klaus Heinrich ist durchaus ernst zu nehmen. Und er weiß sehr genau, was er will. Und ich kann bloß Ja und Amen dazu sagen. Nun, diesmal scheint ja die Wahrscheinlichkeitsrechnung, auf die wir zu Anfang hingewiesen haben, glücklich aufgegangen zu sein. Es haben sich zweifellos zwei gefunden, die einander lieb haben. Es war zweifellos eine Liebesszene, wenn auch ohne Liebesgeflüster. Sind wir damit am Schluss? Nein, noch nicht. Ja, wenn es sich hier um Hans und Greta handelte. Aber leider ist Klaus Heinrich nicht Hans, sondern eine königliche Hoheit. Und Imma ist nicht Grete, sondern die Tochter von Samuel N. Spöhlmann, dem Milliardär. Wird nun unsere Wahrscheinlichkeitsrechnung weiterhin so glatt aufgehen? Dornröschen und der Prinz. Der Prinz hat sich wacker durch das Dornendickicht geschlagen. Und Dornröschen ist durch den ersten Kuss erwacht. Könnten wir nun nach guter alter Märchensitte nicht einfach Schluss machen, etwa mit den fröhlichen Worten, Sie wurden ein glücklich Paar und wenn Sie nicht gestorben sind, so leben Sie noch heute. Sind wir damit nicht am Schluss? Nein, wir sind noch nicht am Schluss. Es ist noch einiges ungelöst und zweifelhaft. Allerdings, kein Wort gegen die Untadeligkeit der Braut. Imma Spöhlmann ist das liebste, das klügste und nebenbei bemerkt das reichste Mädchen der Welt. Kein Wort gegen den Märchenprinzen Klaus Heinrich. Auch er ist untadelig, adelig, untadelig, rein von Gesinnung wie ein Gralsritter und lebensfremd wie Parsifal. Aber leider eben doch nicht nur ein Märchenprinz, ein wirklicher Prinz von Geblüt. Vom Stamme derer von und zu Grimburg, zurückgehend in der Ahnenreihe bis zu Grimbart, dem Bärbeißigen, zur Zeit der Kreuzzüge. Und schließlich ist ja da auch noch der Brautvater, der einsamkeitskranke, knurrige, milliardenschwere Samuel N. Spöhlmann, der als gebürtiger Republikaner und Sohn eines freien Kontinents für Fürsten wenig übrig hat. Ein Mann, der in dem jungen Prinzen mit dem besten Willen nicht viel mehr als den etwas nichtstuerischen Juniorchef einer überalterten und ziemlich verrotteten Firma zu sehen vermag. Ja, ja, lieber Herr Spöhlmann, heraus mit der Sprache. Machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. Ja, wenn er nur irgendetwas gelernt hätte. Eine ordentliche Beschäftigung. Aber ein junger Mensch, der nichts versteht, als sich hochleben lassen. Aber, Herr Spöhlmann, Sie mit Ihrer Neigung für edle Gläser und Vasen, für wertvolle alte Kunstgegenstände, Sie als berühmter Sammler und Kenner seltener Stücke? Wieso? Soll ich ihn mir in den Glasschrank stellen, euren Prinzen Klaus Heinrich? Neben meine Ausgrabungen aus den Pharaonengräbern? Aber nein, Herr Spöhlmann, Sie sollen ja gar nicht. Ihre Tochter Imma soll ihn heiraten. Es handelt sich um das Glück Ihrer Tochter. Ja, was braucht mir keiner zu sagen. Sie ist mündig, weiß selber, was sie will. Soll sie nach ihrer Fasson glücklich werden. Ist ja soweit ein ganz netter Junge. Oh, really, a very nice boy. Aber geht doch nicht wie die Katze um den heißen Brei. Leg doch die Karten auf den Tisch, wie sich's gehört. Karten auf den Tisch? Ich verstehe nicht, Herr Spöhlmann. Aber ich versteh's. Die Mitgift ist wohl ein Pappenstiel. Hm? Er muss gut angelegt werden. Schickt mir mal euren Hauptbuchhalter zu. Den Hauptbuchhalter? Sie meinen wohl seine Exzellenz, den großherzoglichen Finanzminister Graf von Trümmerhauf. Oder ist mir ganz egal, wie er heißt. Trümmerhauf, sagen Sie. Naja, für seinen Namen kann man nichts. Und mit Titeln und Orden kann man mir nicht imponieren. Er soll nur kommen. Muss sowieso Verschiedenes in Ordnung gebracht werden. An ein verschuldetes Staatswesen verheirate ich meine Tochter nicht. Sie wären also im Prinzip damit einverstanden, Herr Spöhlmann? Einverstanden oder nicht, was hab ich dabei zu sagen? Wenn immer sich etwas in den Kopf gesetzt hat, setzt sie es durch. Das hat sie von mir. Na gut, ich gebe ihm meine Tochter. Einverstanden. Erledigt. Wenn er allerdings dann von sich sagen lässt, geruhte ein Fräulein Spielmann zu ehrlichen, dann läuft mir die Galle über. Unbesorgt, Herr Samuel N. Spöhlmann. Er wird es nicht sagen. Niemand wird es sagen. Wissen Sie, dass man Sie liebt? Dass man Sie schätzt und verehrt? Wer ist man? Wer ist das? Ein nicht unbeträchtlicher Faktor in dieser ganzen Angelegenheit. Das sogenannte Volk. Die Leute auf der Straße, die Bauern auf ihren Feldern, die Handwerksleute und Gewerbetreibenden, die Bürger schlechthin. So? Die lieben mich? Ja, alle miteinander? Von A bis Z? Möcht wissen, warum. Weil sich das Volk auch in ihnen spiegelt. Weil sie ein Stück des Volkes sind. Der Enkel jenes Spöhlmanns, der dieses Land arm verließ, arm wie eine Kirchenmaus, mit nichts als zwei kräftigen Armen und einem hellen Verstand. Und Sie kommen mit Glanz und Schimmer zurück, mit märchenhaftem Reichtum, eine neue Dynastie neben der alten. Sie, Samuel N. Spöhlmann, sind die lebendige Verkörperung eines Wunschtraums. Und darum liebt man Sie, als ein Symbol der Zukunft. So wie das Volk in Klaus Heinrich das Symbol seiner Vergangenheit verehrt. So, so. Da gehöre ich also mit dazu. Da bin ich also gar nicht so allein. So einsam. Herr Staatsminister von Knobelsdorf? Es ist dies wiederum eine Stunde des Vertrauens, Königliche Hoheit. Ich bitte ehrbietigst, sie nutzen zu dürfen. Wiederum Budgetfragen, Exzellenz? Wiederum Sorgen und Klagen des Finanzministers von Trümmerhauf? Wiederum unrentable Eisenbahnen und verlotterte Silberbergwerke, unentwickelte Industrie und Finanzmisswirtschaft? Oh, ich weiß jetzt selbst Bescheid über all diese Probleme. Zum ersten Mal vielleicht in der Geschichte dieses Landes bedrücken Sie auch mich, den Fürsten. Und trotzdem, verzeihen Sie, Exzellenz, und trotzdem habe auch ich meine eigenen Probleme, meine eigenen Sorgen. Tja, Königliche Hoheit machen mich betroffen. Sollte Ihr Befinden nicht wünschenswert gut sein. Meine alten Augen fangen zuweilen an, mich im Stiche zu lassen. Gleichwohl, ich bemerke es mit Schrecken, scheint mir das Aussehen Eurer Hoheit schon besser, schon frischer, schon heiterer gewesen zu sein. Eine gewisse Müdigkeit, ein Zug von Kummer, ist unverkennbar. Darf man wissen. Ach, Exzellenz, das würde zu weit führen. Zu weit? Nein, befürchten Sie nicht, allzu ausführlich sein zu müssen. Ich bekenne, dass ich über manche Erlebnisse eurer königlichen Hoheit besser unterrichtet bin, als ich mir bisher den Anschein gab. Lassen Sie mich den Schleier der Zurückhaltung lüften. Es handelt sich um jene fremdländische junge Dame. Meine Schicksalsgefährtin, meine vom Anfang der Dinge an mir vorbestimmte, von den ewigen Mächten mir zugedachte Verlobte und Braut. Verzeihen Sie, Exzellenz, diesen umstandesgemäßen Gefühlsausbruch. Aber immer, oh Gott, immer ist ja ebenfalls umstandesgemäß innerhalb dieser törichten, dieser verrotteten Welt, in der ich den Fürsten zu spielen habe. Ich erwartete diesen unstandesgemäßen Gefühlsausbruch, königliche Hoheit. Königliche Hoheit, königliche Hoheit, ich kann das Wort nicht mehr hören. Von Jugend an hörte ich nichts als diesen ewigen Refrain am Ende jedes Satzes. Hoheit! Ja, Hoheit alleine, innere Hoheit, seelische Hoheit. Das hätte ich gerne gehört. Vorausgesetzt, dass ich sie wirklich besessen hätte. Aber auch da liegt's im Argen, denn was bin ich? Ein später Sprössling eines überalterten Geschlechts, der geboren zu werden geruhte. Ein Schatten mit einer verkümmerten Hand, die niemand jemals zu erwähnen wagte, außer immer. Ein leerer Schein, zu dem niemand jemals du sagte, aus dem tiefsten Herzen du sagte, außer immer, als sie mir ihr Ja-Wort gab. Hand aufs Herz, Exzellenz, habe ich eine verkümmerte linke Hand oder habe ich sie nicht? Sie haben eine verkümmerte linke Hand, Prinz. Das erste ehrliche Wort, das ich jemals in diesem Hause gehört habe. Und das erste Mal, dass ich ohne diplomatische Floskeln jemals ehrlich gesprochen habe. Bleiben wir bei diesem ungewöhnlichen Zustand der gegenseitigen Ehrlichkeit. Was nun, Herr Staatsminister? Erster Diener des Staates. Was nun? Im Augenblick, da Sie, Prinz Klaus Heinrich, den Titel Königliche Hoheit als leeren Schein empfinden, als was soll ich den Titel Erster Diener des Staates empfinden? Mit was soll ich denn dann noch dienen? Was bedeutet das, Knobelsdorf? Das bedeutet, dass Sie, Prinz, selber zu entscheiden haben werden. Ihr Glück und Unglück, Ihr Wohl und Wehe liegt ganz in Ihrer Hand. Ich danke Ihnen, Exzellenz, dass Sie mir den Weg zu meiner Entscheidung freigeben. Es ist ein seltsames Gefühl für mich. Zum ersten Mal in meinem Leben darf ich frei wählen. Darf ich die Dynamik der Dynastie durchbrechen? Muss ich nicht mehr müssen? Kein Hofmarschallamt wird mich mehr zwingen können, ein anderer zu sein als der, der ich bin. Vorausgesetzt, dass ich überhaupt wer bin. Und was wäre die Entscheidung dessen, der Sie sind oder nicht sind? Prinz Klaus Heinrich? Der Verzicht, Exzellenz. Ich verzichte auf meine Thronrechte. Darf ich Sie vielleicht zum letzten Male um Ihre ehrliche Meinung dazu ersuchen? Zum letzten Male? Zumindest zum zweiten Male an einem Tage. Das ist etwas viel für einen Berufsdiplomaten, zweimal hintereinander ehrlich sein zu sollen. Na, soll mir nicht drauf ankommen. Der Vorschlag Ihres Thronverzichtes ist der ungeheuerlichste Egoismus eines Fürsten, der mir je zu Ohren gekommen ist. Ein Matrose mag vielleicht um einer Hafenliebschaft willen davonlaufen und Schiff Schiff sein lassen, der Kapitän aber darf es nicht. Vor allem dann nicht, wenn das Schiff in voller Fahrt ist und womöglich sogar in gefahrvollen, klippenreichen Gewässern wie das unsere. War das ehrlich genug gesprochen? Ehrlich genug, Exzellenz. Aber Sie sprechen, als stünde ich vom Richterstuhl der Geschichte. Als wäre ich wirklich ein Fürst. Wann bin ich je gewesen? Wenn ich die Wachtparade abnahm oder wenn ich einen Schießstand einweihte? Um wirklich ein Fürst zu sein, müsste ich erst einmal Mensch sein. Wann habe ich je Mensch sein dürfen? Außer bei immer. Ist immer nicht ein Fürstentum wert? Ich bin durchaus der Meinung, dass immer pardon, dass Fräulein Spöllmann ein Fürstentum wert sei. Warum wollen Sie es ihr entziehen, Hoheit? Ihr entziehen? Sprechen Sie deutlicher, Herr Staatsminister. Gegen was verwahren Sie sich? Ich verwahre mich dagegen, dass Sie, Hoheit, in eigennütziger und unfürstlicher Weise nur auf Ihr eigenes Glück bedacht sind und nicht, wie Ihr hoher Beruf es von Ihnen fordert, Ihr persönliches Schicksal aus dem Gesichtspunkt des großen Ganzen heraus betrachten. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ganz einfach. Das Land braucht Sie, Königliche Hoheit, und das Land braucht immer, pardon, Fräulein Spöllmann. Ich soll also immer... Ja, Sie sollen nicht, nur Sie müssen. Sie müssen das Land vor der finanziellen Katastrophe retten. Heißt das nicht alles um Geld? So heißt es nicht für Sie, Hoheit. So heißt es nur für Ihre Diener. Für Sie heißt es alles um Liebe. Ich beglückwünsche Sie, Hoheit, zu Ihrer großen Liebe. Ich danke Ihnen, Exzellenz. Es ist in dieser Stunde des Vertrauens das erste Mal in meinem Leben, dass ich von Liebe, von großer Liebe sprechen höre. Aber es ist ein bitterer Tropfen Wermut auch in dieser Liebe. Immer ist reich, unermesslich reich. Ich bin arm und mein Volk ist arm. Ich bin Fürst. Vielleicht nicht von Gottes Gnaden, so doch von Volkes Gnaden. Soll ich ein Fürst von Schwiegervaters Gnaden sein? Die Frage ehrt Sie, Hoheit. Sie werden nicht Fürst von Schwiegervaters Gnaden sein, sondern immer noch und immer nur von Volkes Gnaden. Insofern auch die Dynastie Spöllmann zu Ihrem Volke gehört. So heiter, Exzellenz. Unternahmen die, wie Sie es nennen, die Dynastie Spöllmann irgendwelche diplomatischen Schritte? Diplomatische Schritte? Na, Samuel N. Spöllmann schickte einfach einen seiner livrierten Lakaien, die sehen übrigens besser aus als unsere, Bordeaux-Rot mit Schwanenbesatz, mit seinem Visitenkärtchen zu Finanzminister Trümmerhauf und teilte ihm in 3-4 Worten mit, dass er ihn zu sprechen wünscht. Ganz er. Wie ging die Audienz vor sich? So, da sind Sie ja, Herr Trümmerhauf. Hätte Sie mir jünger vorgestellt. Na, bin ja selbst nicht jung. Zigarre gefällig? Danke, nein. Herr von Spöllmann, will sagen, Herr Spöllmann waren so freundlich. Weiß schon. Lassen wir die Komplimente. Sprechen wir von der Sache selber. Meine Tochter hatte sich in den Kopf gesetzt, den jungen Mann, den Prinzen Klaus Heinrich, zu heiraten. Kann nichts dagegen machen. Was das Mädel will, setzt sie durch. Hat sie von mir. Hof und Regierung sowie das ganze Volk preisen sich glücklich, dass seine königliche Hoheit der Erbprinz... Glaube ich gern. Muss angenehm sein, Geld zu erheiraten, anstelle es selber zu erwerben. Und nun kommen wir zum springenden Punkt. An ein verschuldetes Staatswesen verheirate ich meine Tochter nicht. Herr Spöllmann, Sie sehen, glaube ich, die allgemeine Lage viel zu schwarz an. Es sind große Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Staatswirtschaft. Herr Trümmerhauf, diese Redensart kenne ich aus allen faulen Geschäftsberichten. Das können Sie am Landtag sagen, aber nicht mir. Im Übrigen haben Sie mehr Recht, als Sie selber wissen. Doch davon später. Unsere natürlichen Bodenschätze. Kohle, Forst, die Silberberge. Ich weiß. Euer Forst ist erschöpft. Braucht 30 Jahre systematische Aufforstung. So lange lebe ich nicht. Eure Kohle ist minderwertig, gerade noch als Hausbrand zu gebrauchen. Für Industriezwecke müsst ihr importieren. Aber warum nicht? Import schafft Export. Und eure Silberbergwerke? Nun, sagen Sie selbst drüber auf. Aber seien Sie ehrlich. In der Tat, Herr Spöllmann, die Silberbergwerke sind eine schwere Sorge für uns. Expertengutachten besagen, dass die notwendigen Instandsetzungsarbeiten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte des möglichen Ertrags verschlingen werden. Und wenn schon? Die Instandsetzungsarbeiten bringen wohl kein Geld unter die Leute. Eines befruchtet das andere. Und alles reift doch nicht zur gleichen Zeit. Warum sind eure Eisenbahnen unrentabel? Weil sie nichts zu transportieren haben. Und warum haben sie nichts zu transportieren? Weil ihr das Erz in der Grube lasst. Es gehört Geld dazu, Herr Spöhlmann. Ach was, Geld gibt's überall, wo es Arbeit hat. Warum schafft ihr keine Arbeit? Na gut, also ich habe mir euer statistisches Jahrbuch angesehen. War, glaube ich, die erste Privatperson, die das Ding in eurer Universitätsbuchhandlung gekauft hat. Merkwürdig, wie wenig Interesse eure Leute für ihre eigenen Angelegenheiten haben. Staatsbilanz ist doch die Bilanz eines jeden Einzelnen. Waren Sie sehr entsetzt über das Finanzbild unserer Wirtschaft, Herr Spöhlmann? Habe schon schlimmere Abschlüsse gesehen. Trist, aber nicht trostlos. Immerhin ist wenigstens nicht frisiert. Wir sind arm, aber ehrlich. Reich und ehrlich wäre mir lieber. Ja. Und bei alledem habt ihr ein Aktivum vergessen. Ein Aktivum? Wieso? Ich wüsste wirklich nicht. Die brachliegende Arbeitskraft eures Volkes, Herr. Dies Aktivum kann man natürlich nicht in Zahlen einsetzen. Zahlen kommen woanders her. Aber das Aktivum besteht trotzdem. Und nun, nach all den schönen Worten, zu Taten. Nehmen Sie ein Stück Papier und schreiben Sie nach. Eure schwebende Staatsschuld beträgt 600 Millionen zu einem schmählich hohen Zinsfuß. Ich übernehme eine neue Emission von Obligationen zu 3,5. Pari natürlich. Ferner finanziere ich die Silberbergwerke im Zusammenhang mit dem Transportwesen bis zum Eintritt der Rentabilität. Eure Sozialversicherung ist katastrophal. Volksgesundheit ist eine der besten Kapitalanlagen. Ich bringe sie in Ordnung. Setz sie nach mit dem Aufschreiben, Exzellenz. Sie sind unser Wohltäter. Unsinn. I can't take it with me. Können Sie so viel Englisch? Ich kann's doch nicht mitnehmen. Und wenn ich schon das Pech habe, dass immer sich in Klaus Heinrich verliebt. Oh, nice boy, really, very nice. Sehen Sie, Hoheit, das alles hat er, ohne mit der Wimper zu zucken, garantiert. Und noch etliche andere Kleinigkeiten dazu. Alles in allem dürfte es eine runde Milliarde neues Blut in den alten Adern unseres Staatswesens sein. Damit ist das Land gerettet, königliche Hoheit. Nicht durch mich. Es ist nicht mein Verdienst. Es ist Ihr Verdienst, königliche Hoheit, weil es Ihr Glück ist. Wie sich Verdienst und Glück verketten, das ist ein alter Spruch und das eigentliche Vorrecht der Fürsten. Nehmen Sie dies erhabene Schicksal getrost an. Das Volk wird es Ihnen danken. Was weiß mein Volk von mir? War ich je mehr als ein Märchenkönig? Ein hoher, aber leerer Schein? Sie sind ein Märchenkönig, Hoheit. Und Sie sind die Erfüllung einer uralten Märchensehnsucht im Volke. Am Tage Ihrer Geburt ward das offenbar. Ich entsinne mich nicht. Gewiss nicht, Hoheit. Sie waren wirklich zu klein dazu. Aber ich entsinne mich, denn ich war der Erste, der Sie sah und als Prinzen beglückwünschte. Und ich war der Erste, der von dem sprach, von dem dann nie wieder gesprochen werden durfte, von Ihrer verkümmerten Hand. Nur immer. Ich weiß, nur immer. Aber das Volk. Das Volk wartet seit Jahrhunderten auf den Fürsten mit der verkümmerten Hand. Die Legende von der schwarzzottigen Zigeunerin, die diesem Lande weissagte, dass eines Tages ein Fürst mit einer Hand dem Volke mehr geben würde als alle anderen mit zwei Händen. Eine Legende? Ein Mythos? Ein Ammenmärchen? Was tut's? Das Märchen lebt im Volke und Sie, Hoheit, sind seine Erfüllung. Hören Sie es? Das Volk jubelt Ihnen zu, Ihnen, dem Märchenprinzen Klaus Heinrich und der Märchenprinzessin Emma. Und nun, Klaus Heinrich, nach guter alter Sitte führen Sie die Braut heim. Himmel, wie soll ich dieses Orchester von Jubelstimmen und Marschmusik, von Kirchenglocken und Orgelbrausen schildern können. Die kopfsteingepflasterten Straßen der altehrwürdigen Residenz Grimburg, erfüllt von einer unübersehbaren, glückstrahlenden Menschenmenge. Die Schulkinder bilden Spalier, die kleinen Mädchen mit Blumensträußchen in den Händen, die Buben in schmucken Matrosenblusen, Papierfähnchen schwenkend. Dahinter in Reih und Glied die Veteranen, die Feuerwehr, der Gesangverein Harmonie, selbst der Arbeiterradverbund Solidarität. Und dann natürlich die Gardefüsiliere in schimmernder Wehr. Und vorm Stadthaus mit Orden und Ehrenzeichen die Regierungsvertreter. An ihrer Spitze der von seinem Nervenzusammenbruch völlig geheilte Finanzminister Trümmerhauf. Und mitten in diesem Jubel und Lärm die von vier prächtigen Apfelschimmeln gezogene, fast ganz aus Glas bestehende, übrigens schon etwas wackelige Staatskarosse mit Klaus Heinrich und Immer. Bist du glücklich, Immer? Sehr glücklich, Klaus Heinrich. Aber... Aber? Doch ein Einwand? Ewig so auf der Menschheit Höhen wandeln zu müssen. Wird das auf die Dauer nicht ein wenig anstrengend sein? Ist das noch Leben? Immer. Was ist Leben, wenn es nicht Liebe ist? Was ist Glück, wenn es nicht voller Hoheit ist? Es gibt kein Leben ohne Liebe. Und es gibt kein leichtfertiges Glück. Auch Glück kann nur streng sein. Sprich du die Zauberformel aus für unser künftiges Leben, Immer. Die Formel, sagst du? Die Zauberformel? Den Wahlspruch für ein künftiges Geschlecht? Hoheit und Liebe. Ein strenges Glück. Das soll fortan unsere Sache sein. Königliche Hoheit nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Dritter Teil. Sie hörten als Erzähler Gerd Westphal, Prinz Klaus Heinrich, Jürgen Goslar, Immer Spohlmann, Gisela Uhlen, Samuel N. Spohlmann, Leopold Biberti, Staatsminister von Knobelsdorf, Wolfgang Jarnach, Finanzminister von Trümmerhauf, Armin B. Süßengut. Technische Realisierung: Joe Adelmann. Hörspielbearbeitung: Walter Franke Ruther. Musik: Karl Tschucker. Regie: Werner Hausmann. Produktion: Südwestfunk mit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft 1954.